20 und 5. Hallo Nachtschwärmer, heute am Sonntagabend. Heute haben wir wieder ein Gewinnspiel. Natürlich viel Spaß und... Hey, schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Song, General Bass, Apache. Als ich gerade das Wetter vorgelesen habe, habe ich das nicht selbst glauben können. Montag heiter bis wolkig und trocken, aber jetzt geht's. Wir werden sehen, Nachtschwärmer. Disco Radio Action, Disco Radio Action. Ich möchte ein Volkslied spielen, ein deutsches Volkslied. Und zwar handelt das Volkslied von dem Unterschied zwischen Heino und Hämorrhoiden. Was? Ja klar gibt es einen.

the place I long to be. If I had your word, I would give it away just to see the girls I play. I know you're gonna dig this. Am Sonntagabend. Hallo Nachtschwimmer. Hier steigt gerade eine kleine Reggae-Session. But now Zähneschnitt. Jetzt kommt die Werbung. Und zwar zack, zack. Right. Kapische. Schluck für Schluck, erfrischender Genuss. Hörmann, der Getränkespezialist in Baden mit dem Verkehrsservice. 20 und 30 Minuten Radio Littisfest aus Baden-Baden. Mit einer Meldung, die Silfreter Hochalpenstraße ist ab Partennen wegen Lawinengefahr gesperrt. Coupé, die leise Bar am Durlacher Tor in Karlsruhe. Kennen Sie sie? Unser Geheimnis ist der Charme. Coupé, die leise Bar am Durlacher Tor. Wenn Sie wie ich das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich seine Wohnung einzurichten. Zum Beispiel so. Oder so. Oder so. Mit handgeknüpften Teppichen und exklusiven Leuchten der Firma Traub in Baden-Baden-Sinsheim finden Sie den richtigen Ton zu Ihrer Musik. In Sinsheim, Bergstraße 1, gleich hinter der Totaltankstelle an der B3. Hey guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on there! Wow! Ja, Nachtschwimmer, wie sieht's aus? Habt ihr das Wochenende gut rumgebracht? Seid ihr am Weg der Erholung? Ich nehme an, die meisten. Erstmal schönen Dank für den Besuch am Freitag war ich in Schramberg-Sulden. Gestern in Baden-Baden-Osenfeste, das war ja Weltklasse. Eine Stimmung hatten wir, da hat's ja fast die Zeltplane gehoben. Natürlich auch allen schönen Dank, die in Dunningen waren am selben Tag. Kommenden Freitag. Und zwar ist es der 29. in Lahr, im Festzelt, natürlich auch beheizt. Lahr ist in der Innenstadt. Ich muss mich noch erkundigen, wo genau, dann sage ich es morgen. Am Samstag, den 30. zum einen Gengenbach, die Kinzigtalhalle im Kinzigtal und Seedorf. Die Festhalle, das ist Nähe von Dunningen. Und am Sonntag Deilingen, Nähe von Speichingen, weil am Montag ja Feiertag ist. Am kommenden. Nicht morgen, im nächsten. Hallo, ja, so ist es. Sound total. Das stimmt. Herzen, hörst du mich? SOS, ich liebe dich. Immer zu ich und du. Can't touch this. Unser Gewinnspiel ist in Vorbereitung. altgediente Polizist hat ein ganz junges Mädchen geheiratet. In der Hochzeitsnacht sieht er plötzlich seine Pistole, richtet sie nach unten und brüllt: Stehen bleiben oder ich schieße! Stehen bleiben oder ich schieße! Das war ein Witz, ne? Ja, El, das soll das ein Witz gewesen sein? Aber sicher, pass mal auf. El, Schatz, wenn du schon die Gleitcreme mit ins Bett bringen musst, kannst du wenigstens daran denken, den Schraubverschluss drauf zu tun? Ich meine, Gott, es dauert eine Ewigkeit, bis ich das aus dem Leintuch habe mit deiner Zahnbürste. Also ich muss sagen, ich habe immer wieder gerne den Holly Johnson, Ex-Sänger von Frankie Goes to Hollywood. 20.40 Uhr, ja, aber jetzt aber! Jetzt ist Zeit! Nun, liebe Kinder, gibt fein Nacht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Jetzt kommt wieder Mix, Nachtschwärmer. Fünf Interpreten werden gesucht. Da sind mal ein paar aktuelle dabei. Ja, das ist der erste. Ja, hier ist das Nachtschwimmer-Spezial-Gewinnspiel. Oh, yes! Curly macht einfach Spaß. Okay. Okay. Okay, let's do it. knowledge and a little imagination. Wer schon anrufen will fürs Gewinnspiel 07229 30 77 30. Jetzt wird die Geschwindigkeit gepitcht. Dieser Song ist übrigens von Platz unendlich jetzt endlich auf Platz 17 gestiegen. Hey! Hallöchen, liebe Bundesbürger, winke, winke! Am 2000 ist doch immer wieder das Schönste. Analoge schmeißt die Ottel an. I'm von der TNT AC/DC. 20:53, jetzt wollen wir mal sehen, was wir da rauskriegen. Ich nehme mal in die erste Leitung rein, da ist der Rainer aus Bietigheim, er ist 27. Rainer, hallo? Bist du da, Rainer? Moment mal. Aber jetzt bist du da, Rainer. Jawohl. So, Rainer, 5 in der Breiten brauchen wir. Na, lass mal hören. Oh, pass mal auf, ich habe gar nicht gewusst, um was es da eigentlich geht. Gut, wir haben jetzt gerade ein Gewinnspiel laufen. Nein, das geht nicht. Also ich muss die Gewinner reinnehmen. Oder halt die folgenden. Bleib mal dran, du kommst nachher dran. Die Isabella aus Rottweil. Isabella? Ja? Ja. 5 in der Breiten. Bin ich mal gespannt. Also die Capella? Richtig. To Unlimited? To Unlimited. Culture Beat? Ja. Intermission? Richtig. Und AC/DC? Ja, das gilt nicht. Das läuft jetzt als Hintergrundmusik. Das erste. Also ich kenne es, aber ich kenne den Namen halt nicht. Was machen wir da? Du musst also auf jeden Fall, ich habe die MTV gehört, nur ich habe den Namen vergessen. Ja, weiß es niemand bei dir im Hintergrund? Kannst du niemand zuflüstern? Nein. Nicht? Nee, müssen wir passen. Leider, Isabella. Tschüss. Das will ich wissen, Nachtschwärmer. Hey, hey, hey, hey, TNT, ruf mich weiter an. Ganz neue Version von Video Killer the Radio Star. Also, jetzt geht's weiter. Die Susanne aus Willstedt habe ich jetzt, sie ist 23. Susanne! Ja, also das erste Lied ist von Sakaboo. Ja, genau! Und du hast gewonnen, du hast abgeräumt. Das gibt eine CD. Weil es gelingen mir auch ganz kleine Teilchen, das sind mir manchmal ganz kleine Stücke nur reingeschnitten von bestimmten Künstlern, das reicht mir. Hier ist Welle Wahnsinn und jetzt kommt DJ Bobo! richtig drin, der Junge gerade. DJ Bobo aus der Schweiz. Und damit grüße ich auch in die Schweiz. Ja, wir haben öfters hier Post aus der Schweiz schon bekommen. Hallo, Schweizerland. Die Werbung. Hallo. Dann an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Super gut. Schluck für Schluck. Erfrischender Genuss. Hörmann. Der Getränkespezialist in Baden mit dem Verkehrsservice. Genau 21 Uhr und eine Minute, Radio Lettisfest aus Baden-Baden mit einem Hinweis. Die Silvretta Hochalpenstraße ist ab Partennen wegen Lawinengefahr gesperrt. Wenn Sie wie ich das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Hallo, ich bin's, Bernd Schumacher von 5x5. Ab sofort senden wir wieder täglich, Montag bis Freitag, allerdings auf einem ganz, ganz neuen Sendeplatz, nämlich erst um 18.30 Uhr. 5x5 um 18.30 Uhr. Spiel mit mir, das Spiel. 5x5. Natürlich in Sat.1. Super Show! Der Wischte, der Wischte, der Wischte, der Wischte. Jetzt Zugabe, Leute! Ach du großer Schreck, da kommt er schon! Action bitte! Hallo Freunde! Papa, Papa, Brand! Ach komm! Der Flug geht ab! Hier ist die fröhliche Welle aus Bannmann! Hung up the phone, it occurred to me He grown up just like me. My boy was just like me. And the cat's in the cradle and the sandal was blue. Little boy blue and the man on the moon. Little boy blue and the man on the moon. When you come in, son, I don't know. Liebe Brüder und Schwestern, es herrscht zu viel Aberglauben auf dieser Welt, allzu viel auch heute noch. Da gibt es Menschen, ja auch du, da gibt es Menschen, die stecken ihre Füße in kleine Wollsäcke, weil sie glauben, somit die Götter des Frostes milde stimmen zu können. Andere wiederum kleben kleine bunte Läppchen auf ihre Briefumschläge, um so das Heer der Götterboten zu einem schnelleren Brieftransport zu bewegen. Ja, der Aberglaube führt einige unserer Mitmenschen sogar so weit, dass sie sich Kerben und Zickzackmuster in ihre Autoreifen schnitzen lassen, um somit die Götter des Aquaplaning zu überlisten. Andere wiederum stülpen sich kleine Gummitütchen über ihren Schniedelwutz. Um somit die Götter des Familienplaning gnädig zu stimmen. You are the air, the moon that's in the sky. I see there is a glow on all the people. Yes, they know that I'm so deep in love. day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I wanna know to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. Leaves of mine and take my mind tonight. You are my light, my star, my rain and fire. All I can do is dream it, always dream. Day after day I'm feeling very happy. Since you came I knew you were the one. I wanna know to keep me going, baby. I close my eyes and all I do is you. Uhr, wir haben noch gar nicht von unserem Freund Al Bundy gehört. Al! Al, Kelly ist versetzt worden. Das wird Erinnerungen in dir wecken, was, Peck? Jedenfalls bin ich nach Hause gefahren, Gott weiß warum. Und da höre ich im Radio dieses alte Lied, das mir so gefällt, aber ich weiß den Titel nicht mehr. Warum ist das so? Wenn man ein Lied im Radio hört und wartet, dass sie den Titel sagen, ist es immer die Nummer 6 von 40 hintereinander. Bleib einfach dran, Schatz. Du hast rausgekriegt, wie die Klospülung geht, du wirst auch das rauskriegen. Genau, Al, du bist ein richtiger Loser heute wieder. Charlie, wenn du weiter so frech bist, dann wird hier gleich der Bundy-Kampfruf erschallen. Bundy! Nein, nein! Aber hallo, wen haben wir denn da? Jetzt kommt der grelle Wahnsinn! Einfach gut! Absolut irre! Volle, volle, volle Kraft voraus! Yeah. All right! Bring mir Edelweiß. Ich würde euch auch gerne jeden Einzelnen überreichen. Und zwar allen, die gestern in Baden-Baden waren. Es war Spitzenklasse. Nochmal vielen Dank an alle. Es ist zwar zurzeit kein Festzeltwetter, es war ja beheizt, aber es war wirklich ganz toll und ihr wart echt gut dabei. Nochmal schönen Dank. Oh, hier ist die fröhliche Welle aus Baden-Baden auf der 100,4. Die fröhliche Welle zum Brechen. Disco Dancing Great. Und quatscht und quatscht und quatscht. Szene, andere Szene, Schnitt. Jetzt kommt die Werbung. Und zwar zack, zack. Right. Schöne Brillen, bunte Brillen, Designerbrillen, Sonnenbrillen, kleine Brillen, freche Brillen, Lesebrillen. Alle diese Brillen beim Brillenstudio Schöttinger. Marktstraße 30, Bad Bergzabern. Brillen, durchsichtige Brillen, Klobrillen. Klobrillen? Nein, die nicht. Genau, ihr habt keinen Popel in den Ohren. Hier ist der absolute Hammer für euch. Ich habe gut und gerne 5 Kilo Übergewicht. Ein krummes Ding namens Nase ziert mein Gesicht. Und wie ich an eine Frau wie dich komme, weiß ich nicht. Zwischen Himmel und Jauchzen und zu Tode betrübt, hab ich dich doch genervt, selten Rücksicht geübt. Doch das ist mir ernst, ich war und bin und bleib in dich verliebt. Ich zeig dir nochmal meinen alten Trick. Ich sitze am Klavier mit Hundeblick und du weißt, was das heißt. Hey, hör gut zu, du bist mein Glück und ich sing dir meine Lieder und ich nehm keins davon zurück. Gut zu, Baby. Tja, die Gruppe Pur, fast alle Konzerte ausverkauft. Das ist Erfolg. Papa. Was dann? Papa, gestern Nacht warst du aber mal lieb zu Mama, gell? Bitte? Gestern Nacht warst du lieb zu Mama, gell? Ich hab mal an der Tür gehört. Du hast an der Tür gehört? Die Mama hat immer gerufen, oh Papa, oh Papa, oh Papa. Was hast du mit der Mama gemacht? Ja, ich war, wie du es richtig sagst, war halt ein bisschen lieb zur Mama. Warst lieb zur Mama? Ja. Das ist aber schön. Kannst du einmal so lieb zu mir sein, wie zur Mama? Zu dir, wie ja? Zur Mama? Sag mal so lieb zu mir. Oh, das geht nicht. Warum das nicht? Hör mal, du bist 42 Jahre alt, ein Elektroingenieur. Ich kann nicht so lieb zu dir sein, wie zur Mama. Das geht nicht. Warum das, nicht? Das ist ganz an der Technik. An der Technik? Ach so. Da fragst du mal den Opa. Opa? Was dann? Bist du mal lieb zu mir? Was? Schon gut. Ganz andere Technik. Opa? Ja? Was ist Techno? Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum? Kenn ich nicht. Papa? Was dann? Bist du mal lieb zu mir? Was? Ei, Bub, du bist jetzt 41 Jahre Elektroingenieur. Du wirst doch wissen, was ein Techno ist. Ei, was ist denn das? Oh yeah! Hot! Ei, Bub, das ist die Musik, wo die immer Bum Bum machen. Das hast du doch schon gehört. Bum Bum kenn ich nicht. Das waren sie dann schon wieder, die ersten anderthalb Stunden, heute am Sonntag, den 24. Oktober. Morgen ab 20 Uhr hören wir uns wieder. Schönen Wochenanfang wünscht euch Charlie. Wir kommen wieder. Ich hoffe, Sie haben die gleiche Meinung von dieser Sendung wie unser Mitarbeiter Axel Schweiß. Das ist ja der Hammer. Freunde, das war das Ende. Beautiful sight, we are happy tonight. Oh, bitte, kann mich nicht jemand erschießen? An 20.30 Uhr, halb 10, Radio Ladies First aus Baden-Baden zur Verkehrslage. Die Silvretta Hochalpenstraße ist in Österreich ab Partennen wegen Lawinengefahr gesperrt. Bitte fahren Sie vorsichtig. Radio Ladies First aus Baden-Baden.